Herzlich willkommen zu unserem Intensivabend. Herzlich willkommen. Seid ihr voller Freude? Herzlich willkommen auch am Livestream. Seid ihr voller Freude? Ja. Seid ihr auch voller Freude? Oh ja. Du solltest eigentlich immer voller Freude sein. Weißt du, die Bibel spricht so viel von Freude. Ja, die Jünger wurden erfüllt mit Heiligen Geist und mit Freude. Ja, und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Weißt du, du kannst schöpfen aus den Quellen der Freude. Hast du schon mal geschöpft? Weißt du, du kannst schöpfen. Ja, die Freude ist in dir. Du kannst schöpfen und du kannst es verspritzen. Ja, du kannst es rumspritzen. Ja, trotz Corona kannst du die Freude rumspritzen. Ja, oder gerade wegen Corona kannst du die Freude rumspritzen. Weißt du, die Freude und es gibt wirklich Anweisungen von Gott, immer recht freudig zu sein im Gottesdienst, ja, immer voller Freude zu sein, ja. Es gibt so ein Buch, ich glaube, wenn dir der Teufel die Freude nicht rauben kann, hey, und wir lassen uns die Freude nicht rauben, ja, wir sind immer voller Freude. Ihr im Livestream auch, seid ihr auch voller Freude, da in deinem Wohnzimmer, ja. Ja, ich sehe dich, ja, du musst die Mundwinkel nach oben machen, ja. Und dann fängst du an, ha, ha, ha, ha, ja, ja, und legst einfach los mit ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Komma, ha, ha, ha, ha, Punkt, ja. Und dann kommt die Pritsch, ne, die geht dann so, ha, ha, hi, hi, ho, ho, ha, ha, hi, hi, ho, ho, ja, und dann kannst du üben, ja, und du kommst immer mehr in die Freude rein. Ist eigentlich ganz leicht, ne. Das Ganze leicht. Da gibt es so ein Lied, ich habe vorhin auf der Herfahrt die Moni gehört. Wie geht das? Danke für die Liebe, danke für die Freude, danke für die Herrlichkeit, die in uns ist. Huhu. Weißt du, dann kommst du schon völlig betrunken hier an. Freude ist nicht so weit, der Teufel versucht immer alles zu kopieren, ja, und in der Welt, da gibt es ja so viele Comedy-Shows und es ist alles noch immer Schadenfreude, das hat aber mit der Freude von Gott gar nichts zu tun, das ist eine geistliche Kraft und du kannst aussehen in der Welt, wie es will, die Freude ist einfach da, die ist in dein Herz ausgegossen, genauso wie die Liebe, die ist da, ja, und da kannst du es fließen lassen, da kannst du schöpfen, da kannst du spritzen und da kannst du... Kannst du einfach gut drauf sein, weißt du? Und uns kann nichts überwältigen, ja? Und in dieser Freude gehen wir in diesen Lobpreis hinein, ja? Und freuen uns noch mehr und empfangen vom Herrn, ja? Seid ihr bereit? Seid ihr wirklich bereit, entschieden in die Freude hineinzugehen? Entschieden wirklich? Entschieden, sich zu freuen, ja? Und dich nicht abbringen zu lassen? Ja, dann ist gut. Also, steht auf und let's fetz. Ja, das passt gut. Ich hatte heute den ganzen Tag das Wort, vor seinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Und ich habe mir heute die Freude nicht rauben lassen und geht voller Freude rein in diesen Lobpreis. There's power in the mighty name of Umständen und wir sind ganz entschieden, immer wieder aufs Neue auf Jesus zu schauen, auf seinen Sieg. Wir wollen sein Angesicht schauen. Wir sind in seiner Gegenwart und wollen ihn anschauen, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Liebe. Wir schauen auf ihn. Liebe strahlen, das bist bin ich dein, für immer bin ich dein, du erfüllst mich. Haare wie aus weiße Wolle, Augen wie aus Feuerflammen, Stimme wie das Meeresrauschen, das bist du. Schönheit, voll mit deiner Schönheit. Mit der Substanz einer anderen Welt, mit der Substanz der zukünftigen Herrlichkeit für diese Welt. Aber sie ist jetzt Realität für dich, sie ist jetzt Realität für uns, sie ist jetzt Realität für die Söhne und Töchter Gottes. Er erfüllt dich, indem du ihn anbetest, erfüllt er dich. Indem du ihn liebst, ihm deine Liebe sagst, ihm deine Liebe zeigst, füllt er dich wiederum mit seiner Liebe. Halleluja, Halleluja. Oh, er will dich, er will dich, er will deine Liebe. Weißt du, er steht immer wieder an der Tür deines Herzens und er klopft an und er sagt, hey, ich will hinein, ich will dich lieben und ich will von dir geliebt werden. Das ist ihm das Wichtigste überhaupt. Ich hatte so eine schöne Stelle aus dem Hohen Lied heute Morgen. Da heißt es, über den Geliebten, spielt euch weiter, ja, da heißt es, horch mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Ja, ist von dem Bräutigam die Rede, von Jesus. Und dann kommt was Interessantes, dann heißt es nämlich, siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Das heißt, er schaut bei dir so hinein. Er schaut in dein Haus hinein. Ja? Er schaut in dein Haus hinein durch die Gitter. Manchmal haben wir nur ein bisschen Gitter vor den Augen, also vor dem Herzen. Ja? Und, aber er schaut da durch, er schaut da hinein und mein Geliebter, heißt es weiter, erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm weg mit mir. Halleluja. Das heißt, weißt du, kannst du das sehen? Jesus schaut heute Abend so, weißt du? Einfach so. So, durch das Gitter, in dein Haus hinein. So, ja, hallo. Bist du da, meine Freundin? Meine Schöne? Komm weg mit mir. Amen. Verstehst du? Und ja, ich meine, die Freundin kann sich im Haus verkriechen, in der Ecke und sagen, mich sieht keiner. Ich bin nicht da. Oder sie kann die Stimme des Bräutigams hören und sagen, oh, er schaut durch das Gitter. Da muss ich schnell mich aufmachen und muss zurückschauen. Und wenn er sagt, komm weg mit mir, dann muss ich schnell meine Sachen packen und ab geht's. Amen. So wollen wir sein, okay? Das ist die Braut, die bereit ist. Ja, du kennst das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 waren bereit, 5 waren nicht bereit. Die, die bereit sind, das sind die, die ihr Köfferchen packen, sobald er durchs Gitter schaut. Und die sagen, jawohl, ich komme mit ihm. Er schaut bei mir rein, oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Er ruft mich, oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Halleluja. Schaka. Halleluja. Und dann geht es noch weiter. Dann heißt es, weiter unten heißt es, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm mit mir. Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen. Ja, manchmal sind wir nur ein bisschen versteckt. Da muss er so hinter die Felsstufe schauen, ja, oder durchs Gitter. Aber komm, oder im Versteck an den Felsstufen, sagt er, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Wusstest du, dass Jesus gern deine Stimme hört? Wusstest du, dass Jesus es gern hat, wenn du mit ihm redest? Weißt du, ganz egal, was du mit ihm redest, sogar, weißt du, wenn du einfach nur sein Herz vor ihm ausschüttest, das muss nicht alles schon hochgeistliche, gefilterte, theologisch korrekte Dinge sein, aber allein deine Stimme zu hören, macht ihn schon glücklich. Amen. Was willst du ihm heute Abend sagen? Was willst du ihm heute Abend sagen? Schließ mal deine Augen und überleg dir, was willst du ihm heute Abend sagen? Und dann beginn einfach mal, das ihm zu sagen. Du kannst ihm sagen, ich liebe dich, ich bin bereit, nimm mich mit dir weg, nimm mich mit dir mit. Oder du kannst ihm sagen, oh Herr, hilf mir in dieser Situation oder hilf mir in dieser Not oder Herr, was soll ich tun? Oder einfach nur Hilfe oder was auch immer. Aber du kannst dir sicher sein, was auch immer du ihm sagst, er freut sich, deine Stimme zu hören. Ja, sprich mal mit ihm. Sprich mal mit ihm, auch hier über Livestream. Sprich mal mit ihm. Halleluja. Weil deine Stimme ist süß, sagt er. Deine Stimme ist süß, weißt du? Darauf reagiert er. Oh, ich kann's hören, fast im Geist, dass einige jetzt wirklich, die Stimme von einigen jetzt wirklich zum Herzen Jesu kommt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns diese Gemeinschaft zum Leben bringst, dass du in uns diese Gemeinschaft erwächst, dass du uns mit unserem Bräutigam reden lässt, Herr. Dass wir unsere Stimme erheben, weil unsere Stimme ist süß für ihn. Und wir haben ihm gefallen. Unsere Gestalt ist anmutig in seinen Augen. Also du musst sie nicht verstecken vor Jesus, sondern du kannst ihm alles sagen. Halleluja. Du kannst deinem Herrn alles sagen. Er schaut, er hält Ausschau. Weißt du, er will wissen. Er will wissen, was Sache ist bei dir. Er will wissen, wo du stehst. Nicht nur stumm wie ein Fisch, sondern, weißt du, was ist das für eine Liebesbeziehung, wenn einer von beiden immer nur stumm ist wie ein Fisch? Das ist keine Liebesbeziehung. Amen. Es braucht Worte, um eine Liebesbeziehung zu führen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du sprichst mit uns. Wenn wir mit dir reden, Herr, du sprichst mit uns. Halleluja. Du begehrst unsere Liebe. Ja, Hohes Lied 4 heißt es, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Weißt du, du duftest für ihn. Aber er will dich sehen. Er will dich hören. Er will deine Stimme hören. Halleluja. Also er mag nicht so gern, wenn du abgelenkt bist. Verstehst du so? Wenn er durchs Gitter reinschaut, das hat er nicht so gern, wenn du dann in die andere Richtung schaust. Verstehst du? Das hat er nicht so gern. Sondern er will, dass du ihm in die Augen schaust. Amen. Er will, dass du ihm in die Augen schaust. Halleluja. Und dass du mit ihm redest und sagst, hier bin ich. Nimm mich weg mit dir. Oh, er redet mit dir. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Du bist ein redender Gott, Herr. Halleluja. Halleluja. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Honigseim träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge. Deswegen mache ich immer blablabla, weil da ist Honig und Milch drunter. Shabba. Raka. Also er will deine Stimme hören. Da ist Honig unter deiner Zunge. Milch. Und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft des Libanon. Oh, Halleluja. Oh, komm, lass uns einfach noch ein bisschen schwelgen in seiner Liebe. Halleluja. Lass uns einfach mal bewusst machen. Weißt du, wir haben eine Liebesbeziehung zum himmlischen Bräutigam. Wir haben eine Liebesbeziehung zu dem, der eingesetzt ist als der Herr der ganzen Schöpfung, dem Sohn, der von Anbeginn der Welt war und der in alle Ewigkeit ist, der dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist und der zur Rechten des Vaters sitzt. Und wir haben eine Liebesbeziehung zu ihm. Oh, lass uns einfach mal darin ein bisschen schwelgen. Lass uns einfach mal sagen, oh, danke Jesus für deine Liebesbeziehung zu mir. Danke Herr, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich dich lieben darf. Danke, dass ich dich kennen darf. Danke, dass ich mit dir reden darf. Und ich danke dir Herr, dass du, wann immer ich mein Herz dir ausschütte, Herr, kommt Klarheit in mein Herz. Dann kommt neue Ermutigung, dann kommt neue Perspektive, dann kommt neue Sicht, dann kommt neue Klarheit in mein Herz. Halleluja. Danke, Jesus, dass du unser himmlischer Bräutigam bist. Danke, dass du uns führst und leitest, Herr. Halleluja. Danke, dass du uns teilhaben lässt an der zukünftigen Herrlichkeit. Schon jetzt, Herr. Dass du uns schon jetzt das Angeld der zukünftigen Herrlichkeit gibst. Schwelge mal ein bisschen, genieß mal ein bisschen. Lass dir es mal auf der Zunge zergehen. Halleluja. Weißt du, er weiß alles, was du brauchst. Er weiß es ganz genau. Weißt du, und er weiß vor allen Dingen, im tiefsten deines Innersten brauchst du seine Liebe. Im tiefsten deines Innersten musst du von ihm geliebt sein und von ihm geliebt werden und ihn wieder lieben und einfach diese Liebe genießen. In alle Ewigkeit. Es beginnt hier, aber du genießt sie in alle Ewigkeit. Hier genießt du sie noch im Angesicht deiner Feinde. Dort genießt du sie ohne deine Feinde. Aber manchmal ist es ganz besonders prickelnd, seine Liebe zu genießen im Angesicht deiner Feinde. Kannst du mit einer Hand eine lange Nase machen Richtung Feinde und gleichzeitig seine Liebe genießen. Halleluja. Und ich freue mich, Halleluja, wenn Gott so für mich ist. Wer kann dann gegen mich sein, wenn Gott dich so sehr liebt? Wenn Gott mich so sehr liebt, wer kann dann gegen uns sein? Was kann uns dann stoppen? Was kann uns aufhalten? Was kann uns zurückhalten? Was? Nix. Halleluja. Oh, lasst uns einfach schwelgen in dieser Liebe. Also in dieser Liebe, wenn wir uns bewusst sind in dieser Liebe, dann ist es auch ein leichtes, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Also dann wissen wir, er ist besorgt für uns. So steht es geschrieben. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, indem ihr alle die Dinge, die euch jetzt noch Sorgen machen, auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch, der Liebhaber der ganzen Schöpfung, der König der ganzen Schöpfung, der Geliebte, der Bräutigam. Er ist besorgt für dich. Halleluja. Er ist besorgt für dein Herz. Er ist besorgt für deine Seele. Er ist besorgt für deinen Körper. Und er wohnt in deinem Geist. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Oh, genieß einfach seine Liebe. Genieß einfach seine Liebe. Halleluja. So in dieser Intimität spricht er zu dir. In dieser Intimität spricht er auch zu dir, was vielleicht Sorgen oder Nöte oder Dinge angeht, die andere Leute betreffen, um dich herum, heute Abend hier. Weil er möchte uns auch ermutigen durcheinander. Er möchte uns segnen durcheinander. Er möchte uns aufrichten. Zum Beispiel durch Worte der Erkenntnis. Zum Beispiel durch Worte der Heilung. Zum Beispiel durch Worte der Weissagung. Zum Beispiel durch Worte der Weisheit. Er möchte uns durcheinander ermutigen. Durch Worte, die Wunder freisetzen. Er möchte uns durcheinander ermutigen. Und wenn wir zusammenkommen, sagt das Wort Gottes, hat jeder etwas. Das heißt, wenn du mit ihm sprichst, verstehst du, beginn jetzt gerade mal mit ihm zu sprechen über die anderen hier im Raum und sag einfach mal, und auch die über Livestream, und sag einfach mal zu ihm, Heiliger Geist, was möchtest du? Was möchtest du vielleicht einer bestimmten Person heute Abend sagen? Zeig mir etwas, gib mir einen Eindruck, gib mir ein Wort der Erkenntnis, gib mir ein Bild, gib mir ein Wort der Weissagung, gib mir eine Salbung, einen Impuls für eine oder zwei oder drei oder vielleicht auch für uns alle, wie auch immer. Aber gib mir etwas für die anderen oder jemand anders, weil Liebe gibt immer weiter. Und wenn du in seiner Liebe schwelgst und in seiner Liebe badest, dann bleibt es nicht nur bei dir, sondern dann streckst du dich danach aus, andere zu segnen. Halleluja. Halleluja. Ich sehe zum Beispiel jemand jetzt gerade, du hast immer wieder so ein Stechen im Herzbereich und es macht dir teilweise Sorgen und es ist auch manchmal wie bedrohlich. Und Gott möchte dich heute Abend berühren. Halleluja. Wer ist das? Ist es jemand live hier? Immer wieder so ein Stechen im Herzbereich. Immer wieder so ein Stechen im Herzbereich. Ist da jemand live hier heute Abend? Weil ich glaube, dass Gott jemand freisetzen möchte. Das macht dir Sorgen. Immer wieder macht es dir Sorgen. Okay, ist jemand live da? Dann ist es wahrscheinlich jemand über Livestream. Aber bei dir? Du hast es. Okay, dann komm nach vorne. Halleluja. Immer wieder so ein Stechen. Oh, Halleluja. Jesus, du kennst alle unsere Sorgen, du kennst alle unsere Nöte, Herr. Du kennst alle unsere Anfechtungen, Herr. Und du hast gesagt, alle eure Sorgen werft auf mich. Und Andreas hat seine Sorge auf dich geworfen, Herr. Und so sage ich jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, berühre jetzt sein Herz, Herr. In Jesu Namen, sein physisches Herz, Herr. Oh, ich befehle diesem Stechen jetzt aufzuhören, durch die Kraft des Heiligen Geistes zurückzugehen, zu verschwinden und nicht mehr wiederzukommen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. Oh, vollkommen freier Durchfluss für alle Arterien. Was gibt es da noch? Aorta oder irgend sowas? Auf jeden Fall all diese Dinger. Freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Freier Durchfluss. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich glaube, dass auch noch jemand Zweites über Livestream da ist. Und auch zu dir fließt es jetzt. In Jesu Namen. Nimm das für dich auch. Häng dich mit dran. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Fang es in Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn noch jemand anders ein Wort hat, einen Eindruck hat, wo du einfach den Eindruck hast, es ist für jemand anders hier im Raum, entweder eine Person oder für mehrere. Es kann ein Wort der Heilung sein, es kann auch ein Wort der Ermutigung oder der Weissagung oder der Weisheit oder der Erkenntnis oder was auch immer sein. Dann komm einfach nach vorne ans Mikrofon und gib es einfach weiter ganz schnell. Okay? Ich habe im Lobpreis ein Herz gesehen. Auch ein Herz. Jemand hatte mir mal ein Video geschickt, da war ein ganz großes, pochendes Herz. Und ich sah, wie Gott dieses Herz, unser Herz genommen hat und in den Rhythmus seines Herzens eingesetzt hat. Und das ist verschmolzen worden in ihm. Und dann hatte ich auch eine Stelle aus dem Hohelied, wo das heißt, sein Zeichen über dir ist meine Liebe. Und ich hatte, ich muss mal was nachmachen, prophetisch. Ich hörte diesen Herzschlag Gottes, diesen Schakabum, Schakabum, Schikabababa, Schum, Schakabum, Schakabum, Bum, Bum, Schihuwa, Schihuwa. Und ich hörte den Satz, ich kann kein Französisch, aber ich hörte den Satz, J-M-E-M-I, Jesu. J'aime Jésus. Das heißt, ich liebe Jesus, genau. Auf Französisch. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns als Gemeinde von Glory Life eine neue Liebe ausschütten möchte und uns verbinden möchte und dass diese Liebe hinausgeht in die Welt und uns kann nichts trennen von dieser Liebe, weil wir wie ein Mann in diesem Rhythmus des Herzens von Gott marschieren und gehen. Halleluja. Super. Danke, Jesus. Ja, genau. Im Rhythmus des Herzens Gottes. Halleluja. Sag mal, ich gehe im Rhythmus des Herzens Gottes. Halleluja. Oh, ich glaube, dass noch jemand einen Eindruck hatte, den du weitergeben solltest. Komm einfach schnell nach vorne. Gib weiter, was Gott dir gezeigt hat. Ja, Ola, komm schnell. Halleluja. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Halleluja. Er ist bei uns mit seinem Herzschlag. Halleluja. Halleluja. Wer hat noch ein Wort gehabt? Ein Wort der Erkenntnis eventuell für jemand spezifisch oder auch ein Wort der Weissagung oder der Ermutigung für uns alle. Komm einfach nach vorne, ja, Josu. Ich habe irgendwie gesehen, das waren so wie diese da, wo so Öl gefördert wird. Und da war erst so ein Turm und dann waren es auf einmal ganz viele. Diese Bohrtürme. Genau, und ich glaube, das hieß, das war wie so ein, du hattest ein Business oder ein Geschäft und es ist auf einmal ganz schnell gewachsen. Mhm. Dann habe ich so wie, das war dann wie Burnout oder du warst dann komplett überfordert. Und dann habe ich so gesagt, wie der Herr gesagt hat, gib's einfach mir, gib einfach dein Geschäft mir. Und dann musste ich an, ich glaube, Heidi Baker war es, die zwei Gemeinden hatte und dann überfordert war und dann es an den Herrn abgegeben hat und dann lief es ganz flüssig. Daran musste ich dann hängen und ich glaube, es ist einfach, dass der Herr sagt, gib einfach dein Geschäft mir ab und dann wirst du viel mehr, als du jetzt hast, managen können und genau. Es wird einfach gehen. Bei Heidi Baker war es so, sie hatte, glaube ich, drei Gemeinden, die sie mit Mühe am Laufen gehalten hat und dann hat sie es Gott abgegeben und inzwischen hat Gott ihr tausende Gemeinden gegeben und sie hat nicht mehr den Stress. Ja, genau. Halleluja. Wen betrifft es? Ist jemand hier live da, der damit geschäftlich was anfangen kann, also beruflich oder im Geschäft oder in irgendeinem Bereich? So wie der Josu gesagt hat, wo du einfach gesehen hast, es ist schnell nach oben gegangen, aber du, dann ist wie so ein Burnout gekommen. Und Gott möchte einfach einen Neuanfang schenken, wo du es ihm abgibst und wo er beginnt, wirklich in einer neuen Weise zu übernehmen, sodass es kein Stress mehr ist. Ist jemand da live hier dabei oder ist es für jemanden im Livestream bei dir? So ein bisschen? Okay. Dann kannst du ja so ein bisschen nach vorne kommen und der Josu betet für dich ein bisschen und gleichzeitig geht noch ein bisschen mehr auch über Livestream, zu denen, die es vielleicht über Livestream auch betrifft, genau. Josu, bete einfach für sie und bete gleichzeitig aber auch für, ich glaube, dass auch noch jemand über Livestream ist, den es auch betrifft. Ja. Du kannst uns eine E-Mail schreiben auch gleich, wunder@glorylife.de. Okay, Sarah. Halleluja. Ja, ich bete jetzt für Sarah und jeden am Livestream, den es betrifft, einfach, dass sie einfach ihr Geschäft voll an dich abgeben können, voll dir das überlassen können und dass dein Geist übernimmt und dass noch mehr Wachstum sein wird, ohne dass es schwieriger wird in Einfachheit und dass du es wirklich zu deiner Ehre aufbauen kannst. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Ja, Amen. Amen. Preist den Herrn. Du über Livestream nimmst es auch. Schreib uns eine E-Mail. Halleluja. Gott tut was Neues. Das ist ein Neuanfang. Also ein Neuanfang auf einem neuen Level von Frieden auch. Ich sehe das wirklich, Frieden. Gott bringt wirklich Frieden rein in dein Geschäft. Gott bringt Frieden rein in das, was du tust. Und was du vorher mit viel Druck und Stress kaum am Laufen gehalten hast, kannst du plötzlich aus dem Frieden heraus so einfach halten, dass es eine wahre Freude ist. Halleluja. Ich habe auch noch was. Ja? Also ich habe die ganze Zeit ein Bild gehabt von Eichhörnchen, wie die von einem Baum zum anderen gesprungen sind und gehüpft mit großer Leichtigkeit. Ja? Ja. Und so möchte Gott jetzt auch Leichtigkeit in das Leben bringen. Ich weiß nicht, ob es einzelne Personen sind oder alle. Gott möchte diese Leichtigkeit reinbringen jetzt, dass du über deine Umstände drüber hüpfst, ja, wie das Eichhörnchen von einem Baum zum anderen. Ich spreche einfach diese Leichtigkeit jetzt hinein, diesen Wind des Geistes, die Leichtigkeit des Geistes in dein Leben. Wer will das nehmen? Also ich will das gerne haben. Ich will diese Leichtigkeit und von Baum zu Baum hüpfen. Von einem Umstand vom anderen mit Leichtigkeit im Wind und im Fluss des Geistes. Komm, lass uns das mal prophetisch nachmachen. Stimmen wir mal auf. Komm, lass uns mal hüpfen von einem, wenigstens von einem Baum zum anderen. Du musst ja jetzt nicht durch den ganzen Wald springen, aber Aber von einem Baum zum anderen wäre gut. Einfach als prophetisches Zeichen. Weißt du, mit dieser Leichtigkeit so. Und vielleicht nochmal zurück, okay? Leicht wie die Eichhörnchen. Wir haben gehört, sei klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben und leicht wie die Eichhörnchen. Das ist jetzt die erweiterte Übersetzung. Halleluja. Preis den Herrn. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Wuhu. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, Andreas, mach weiter. Halleluja. Ja, gib mir mal einen Applaus. Ha? Halleluja. Seid leicht wie die Eichhörnchen. Ha? Genau, genau. Genau. Und ich glaube, Gott hat es uns richtig voll leicht gemacht. Genau. Und vor allen Dingen hat es dir leicht gemacht. Ja, manchmal denkt man immer, ja, nur die anderen haben es leicht. Aber er hat es dir so richtig leicht gemacht. Du warst nie dafür geboren, Stress zu haben, weißt du das? Gott ist einfach gut, weißt du? Und seine Liebe ist vollkommen, weißt du? Seine Liebe ist vollkommen gut. Die ist so richtig gut. Die meint es total gut mit dir. Es gibt manchmal Leute, die es gut mit dir meinen, aber da hast du so deine Fragen, ob sie es wirklich gut mit dir meinen. Aber Gott meint so richtig gut mit dir. Der fährt voll ab auf dich. Ja. Der will, dass es dir gut geht, jeden Tag. Das ist manchmal, oder eigentlich hab ich es jedenfalls noch nicht begriffen, wie das ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es nicht richtig begriffen. Ja, und mit der Liebe ist manchmal für mich auch schwer zu verstehen, was ist es mit der Liebe, wie macht man das, wie liebt man oder so. Ne? Da hat er keine so richtige Ahnung. Und ich habe es neulich mal nach dieser gewaltigen Konferenz, das war ja voll der Hammer, oder? Wie ging es euch? Das war voll, das hat eingeschlagen, jedenfalls bei mir wie eine Bombe. Und ich habe geguckt, im ersten Johannesbrief spricht ja der Johannes, Apostel Johannes, von dem, wenn du deinen Bruder hast, bist du nicht im Licht. Ja, bist du nicht im Licht. Und manchmal ist es für mich leicht, das vom Gegenteil her zu beleuchten. Was ist eigentlich Liebe? Und da steht was ganz Interessantes. Hass, bei uns ist Hass so, als im Deutschen so dieses Gefühl völliger Verachtung oder du willst dem das Allerböseste oder wie auch immer. Aber im Griechischen, im Hebräischen ist es weitaus differenzierter. Im Hebräischen ist es so, alles, was du geringer achtest als irgendwas. Ja. Also alles, was du nicht an erster Stelle setzt, hast du eigentlich. Deswegen kann Jesus auch sagen, hasst, wer Vater, Mutter hasst, ja, sagt er ja. Der meint nicht, dass man sie hasst, sondern dass man sie wirklich nicht an erste Stelle setzen soll oder Ehepartner oder was auch immer, sondern immer Gott an erster Stelle. Und wenn es heißt, Gott liebt uns, dann stehen wir bei ihm an oberster Stelle. Das ist für mich völlig unvorstellbar. Das begreife ich nicht an oberster Stelle. Ja, du, schau mal deinen Nachbarn an. Und du und ich und jeder, du stehst bei Gott an erster Stelle. Völlig oben, ja. Völlig oben. Und dann kommt eine ganze Weile überhaupt nichts, ja. Ja. Und im Griechischen ist dieses, ich glaube, das heißt Mysteo oder so ähnlich, dieses Wort bedeutet auch gleichgültig sein, also Hass jetzt, gleichgültig sein gegen irgendwas, ja, Gleichgültigkeit. Weil wir manchmal kommen solche Gedanken rein, Gott, ja, dem ist es vielleicht gleichgültig, wie es dir geht, oder. Aber das ist nicht bei Gott, er liebt uns, sonst würde er uns ja hassen, ist ja das klar. Er liebt uns, wir sind in keine Sekunde gleichgültig. Er hat uns geschaffen, ja, er hat uns gewollt und nicht nur eben so, weil er gerade nichts anderes zu tun hat, sondern mit aller Kraft, mit aller Hingabe. Weißt du, diese Liebe setzt alles, setzt das Objekt der Liebe an oberste Stelle, an oberste Stelle. Du hast es gerade gehört aus dem Hohelied, was der Pastor Georg zitiert hat. Da spürst du diese Liebe, ja, des Bräutigams an die Braut. Er sitzt an oberste Stelle, weißt du, da gibt es keine Haupt- und Nebenfrauen, ja, ich sage das mal so, sondern da gibt's nur die Braut, ja wirklich, da gibt es nur die Braut Christi. Es gibt nichts daneben, es gibt nichts daneben, es gibt, Jesus hat sich die Braut erwählt, er hat sich uns erwählt, den Leib Christi, uns alle, ja, so komisch wir uns manchmal fühlen oder auch sind oder was auch immer, er hat uns, sich uns erwählt, ja, und er bringt dich zur Vollendung, ja. Was heißt das für dich und für mich? Du kannst dich völlig entspannen. Du kannst dich völlig entspannen, weißt du? Du kannst dich völlig entspannen. Du kannst dich völlig entspannen. Ja. Ich hatte jetzt einige so Stresssituationen im Geschäft mit Corona und was weiß und keine Ahnung was. Und so, Gott, jetzt gehe ich heim, ich mache nichts mehr hier. Völlig überfordert von dem Laden jetzt gerade. Und dann haben wir ganz einfach gesagt, du machst eins nach dem anderen und denkst nicht ans Übernächste. Machst eins nach dem anderen. Und das ist echt, das ist so plump, nicht plump, aber so einfach. Das ist so ein, aber das hat mir total das, ja, sorry, also Leute, jetzt mache ich erst das und nachher denke ich über das andere nach. Ne? Eins nach dem anderen. Und die Lösung kommt ja, bevor du zum Nachdenken kommst, ist die Lösung schon da. Das ist ja der Hammer bei Gott. Das ist immer so, ne? Also, du musst nur aufhören mit dem Nachdenken, ja? Das musst du irgendwann lernen, nicht mehr diese Gedanken dir zu machen, diese Sorgen dir zu machen. Weil Gott ist ja gut, weißt du, und du stehst bei ihm an oberster Stelle. Kannst du das begreifen? An oberster Stelle, ja? Er hat ja Jesus für uns gegeben, ja? Er hat ja sein Liebstes quasi für uns gegeben, weil, ich weiß nicht, liebt er uns noch mehr als Jesus, kann ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, aber mindestens ebenso, ja? Und Jesus genauso. Er sagte, niemand hat mehr Liebe als der, dass er ein Leben gibt für seine Freunde. Das heißt, du hast gar keine Chance mehr auf Minderwertigkeit oder auf irgendwie einen Kopf ins Sand zu stecken, weil Gott ist ja immer für dich. Ja. Also immer, wenn du schon in Psalm 23, da weißt du alles über Gott, da weißt du alles über Gott. Er deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, er salbt dein Haupt mit Öl, ja, er führt dich durchs finstere Tal Gottes, ganze Zeit da und versorgt dich und du kannst es dir gut gehen lassen. Die Trea hat es gehabt. Dein Zeichen über uns ist Liebe, hast du gesagt. Ne? Weiß nicht, wo es steht, aber es steht. Wo es liegt auch, ja. Und das ist ja ein Siegeszeichen, ja. Es ist ja ein Zeichen des Sieges, ja. Die Liebe ist ja der Sieg, der die Welt überwunden hat, ja. Das musst du dir geben. Die Liebe hat die Welt überwunden, alles, ja, alles, ja, dieser ganze Hass, der da ist und wie gesagt, Hass, Gleichgültigkeit und was geringer achten, ja, hat die Liebe überwunden und sie ist ausgegossen in unser Herz und sie erfüllt uns, und ich hab dann so gut gesagt, wie soll das gehen mit der Liebe, ja, wenn Leute so komisch sind, wie ja, und da fiel mir das, ich weiß nicht, hast du es geprägt oder der Steve, das ist ja du hast es geprägt am Samstagabend, das ist ja ausgegossen und unser Herz, sie ist ja da, du kannst jederzeit andocken, ja, das ist ja nicht, dass du, oh, ich muss mich jetzt anstrengen zu lieben, das ist schon wieder Stress, ja, da denke ich, wie mache ich das? Ja, das Fleisch ist halt so, das will halt alles irgendwie machen, ja, und das Fleisch, das muss man endlich beerdigt sein, ja. Du solltest mal endlich zu Grabe tragen. Das ist völlig unwichtig, weil es kommt ja alles aus deiner Kraft heraus, die in dich hineingegossen wurde, hineingesetzt wurde, hineingerüttelt und geschüttelt und überfließend in dir drin ist, die Liebe, weißt du? Und so soll eine Liebe kommen heraus. Und es kommt heraus. Es ist ja drin, ja. Wenn du was sagst, dann passiert es auch. Und dann kommt es einfach raus. Ja, es kommt einfach raus. Es kommt Liebe raus, es kommt Gnade raus, es kommt Erbarmen raus, es kommt Freude raus, ja. Freude, weil wo Gott ist, da ist auch immer Freude. Wo die Liebe ist, auch immer Freude. Haben wir öfters mal gehört, das sind Zwillingsschwestern, die Liebe und die Freude, die gehören immer irgendwie auch zusammen, ja. Und wo Gott auftaucht, da kommt immer Liebe und Freude, ja. Die sind immer zusammen unterwegs, ja. Und was machst du jetzt noch? Weiß auch nicht, dich freuen und lieben, ja? Ja? Oh, das ging aber schnell, Leute. Ich wollte mich ja vorhin vorbereiten auf die Predigt. Ich bin voll eingeschlafen. Voll eingeschlafen. Aber Gott macht es ja trotzdem. Preist dem Herrn. Also, Amen. Gott macht dich glücklich. Ja, es ist wirklich Zeit, so wie der Andreas sagt, dass wir aufhören mit dem Denken und mit dem Sorgen machen. Mir wurde an dem Wochenende nochmal in einer ganz neuen Tiefe bewusst, dass ich nur Jesus brauche. Und es ist so, so tief, darüber nachzudenken. Und weißt du, ich will das. Ich will das. Ich will dieses Leben, wo mir so bewusst wird wie noch nie zuvor, dass ich nur Jesus brauche. Und wenn man überlegt, in der Welt gibt es so viele Dinge. Da gibt es viele Vergnügungen. Viele Dinge, wo dir die Werbung sagt, kauf das, dann wirst du glücklich. Mach das, dann hast du eine glückliche Familie. Mach jenes, dann ist deine Zukunft gesichert. Und all diese Dinge, die musst du kaufen. Du musst dir Glück kaufen, du musst dir Zufriedenheit kaufen, du musst dir eine sichere Zukunft kaufen. Und dagegen steht nur eine Person. Wenn du überlegst, alles, was in der Welt gibt, es ist so viel. Und Jesus, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist im Prinzip eine Person. Nur eine Person. Aber das ist so der Knüller. Nur Gott kann deine Bedürfnisse erfüllen. Und vor allem, du brauchst nichts zu kaufen. Ist das nicht der Hammer? Ja. Du brauchst nichts zu kaufen, weil du alles geschenkt bekommen hast. Ich finde es so genial, ja? In der Welt, da hastet man danach, dass man das und das und das kauft und für das und das spart und es ist so Unruhe da. Und bei Jesus kannst du dich ausruhen, weil du alles geschenkt bekommen hast. Warum? Weil dich dein Vater so sehr liebt. Ich fand es so gut vorhin, dieses Hohelied der Liebe, das war mir immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ich fand es einfach immer ein bisschen zu schmalzig. Aber ich muss sagen, heute Abend, das habe ich so genossen wie noch nie. Du siehst, wir werden verändert, wir werden transformiert. Ich habe das so genossen wie noch nie und es hat mich richtig hochgehoben, weggehoben. Ich war wie beschwipst. Das ist herrlich. Weißt du, das ist herrlich. Weil es heißt ja auch, wenn du Jesus hast, wenn du weißt, du wirst geliebt, der Vater liebt dich. Jesus hat dir alles geschenkt, indem er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und der Heilige Geist ist total für dich. Dann bedeutet es doch, du musst dich nicht mehr sorgen. Du musst nicht mehr selber für dich kämpfen. Egal, was im Äußeren ist, egal, was es scheint, weißt du, da draußen im Sichtbaren, obwohl wir sehen, das ist eine Scheinwelt. Vieles scheint so, als ob. Aber wenn du mit der Nadel dagegen piekst, dann kracht diese Scheinwelt in sich zusammen und es bleibt nichts mehr übrig. Und das ist oftmals die Herausforderung für uns, die wir aus Glauben leben und nicht ausschauen. Also das heißt, wir schauen nicht auf diese Scheinwelt. Die Herausforderung für uns ist, dass das Reich Gottes unsichtbar ist und doch gleichzeitig ist es die wahre Realität. Weil die Wahrheit ist ewig und die Wahrheit bleibt ewig. Und deswegen möchte ich jeden Einzelnen von euch ermuntern, bleibt in der Wahrheit, bleibt in Jesus, bleibt in ihm. Lasst euch nicht blenden von dieser Scheinwelt, von diesem scheinbaren Glück, von diesem scheinbaren Erfolg, den es da draußen gibt, sondern der wahre Erfolg, das wahre Glück findest du nur in Jesus. Du brauchst nur ihn allein. Und er allein kann alle deine Bedürfnisse erfüllen. Und da gibt es diese wunderbare Bibelstelle von Philipper 4,19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Weißt du, mit allem, egal was du brauchst, ob du mehr Liebe brauchst, ob du Erfolg brauchst, ob du Heilung brauchst, weißt du, alles, er hat alles, alles. Ob du Freude brauchst, ob du Freunde brauchst, er hat alles für dich. Oder weißt du, da gibt es so viele verschiedene Übersetzungen. Neues Leben und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, wir haben seinen Reichtum durch Jesus Christus, alles geben, was ihr braucht. Ah, oh, weißt du, wenn du das liest, oh, weißt du da, einfach ausatmen. Einfach fallen lassen. Fallen lassen. Loslassen. Loslassen. Fallen lassen. Aufhören zu kämpfen. Aufhören, immer selber alles machen zu wollen. Aufhören. Mit den eigenen Werken. Einfach aufhören. Zur Ruhe kommen. Alle Sorgen auf ihn zu werfen. Und ein Leben des Dankes zu führen, der Dankbarkeit. Danke, Herr, dass du alle meine Bedürfnisse erfüllst nach deinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Deswegen ist es gut, lern diese Verheißungen auswendig. Und du kannst die Bibelstellen behalten. Ich habe mir das auch mal eingebildet, ich könnte es nicht behalten. Aber ich bin dran geblieben und ich merke richtig, wie das zunimmt, dass ich mir immer mehr Bibelstellen merken kann. Und dann hast du separat, wenn irgendeine Situation kommt oder ein altes Muster kommt, wo du so wieder alte Gedankengänge aus deinen Erfahrungen her abschweifen willst, dann kommt diese Bibelstelle, pling, und du sprichst sie. Und weißt du, was dann passiert? dann passiert Veränderung. Weil das Wort ist stärker als diese Scheinwelt. Ne, die Wahrheit gegen die Scheinwelt. Und da muss die Scheinwelt sich beugen. Ja, der Teufel muss seine Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und du weißt ja, alles, was du bittest und betest, Gott will dir's erfüllen. Ja, er will dir's erfüllen. Und du darfst der Liebe vertrauen. Du darfst der Liebe glauben. Lass dich fallen. Geh mit Jesus. Lass alles eigene los. Weißt du, jetzt ist Entspannung angesagt, diese Leichtigkeit. Leichtigkeit ist auch entspannt sein, fröhlich sein, voller Freude sein, lieben zu dürfen. Weißt du, lieben zu dürfen, das ist so ein Geschenk, lieben zu dürfen. Keine Mauern mehr um sich haben zu müssen, sich nicht mehr die Stacheln ausfahren müssen, um sich zu schützen. So ein Geschenk, offen zu sein, lieben zu dürfen. Weißt du, lieben, du bist aus Liebe geboren und du bist geschaffen zu lieben. Liebe ist unser Leben. Liebe, du bist ein Liebender und eine Liebende, die losgelassen hat und die in Jesus lebt. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich, was du geschenkt bekommen hast? So ein schönes Leben in dieser realen Welt, in dieser wahren Welt, in der ewigen Welt, die ewig Bestand hat. Und das ist für dich, weil dein Papa dich so sehr liebt. Amen. Gott ist so gut. Halleluja. Und Gott will, dass es dir auch gut geht, haben wir vorher gehört. Gott will, dass es dir gut geht. Kannst du es glauben? Ja. Gott ist so gut, er will, dass es dir auch gut geht. Er will, dass es dir genauso gut geht. Amen. Halleluja. Oder den Satz von vor, dass alles, was du brauchst, ist Jesus. Das ist so heftig. Gott hat uns alles gegeben in Jesus Christus. Es ist das ganze Leben in ihm drin. Er hat alles in Jesus reingepackt. Die Verheißungen sind in Jesus. Es ist alles in Jesus. Und deshalb heißt es, oder deshalb sagen wir, alles, was du brauchst, ist Jesus. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Und das meinen wir natürlich in keiner Weise irgendwie religiös. Du brauchst halt Jesus und alles andere ist egal oder sowas. Nein, sondern die Wahrheit ist, wenn du Jesus hast, dann hast du auch alles andere. Amen. Weil du hast ja Jesus und schicke Schuhe, über die wir schon oft gehört haben. Amen. Du hast Jesus und du hast, was du brauchst zum Leben. Du hast Jesus und du hast dein Auto. Du hast Jesus und du hast alles, was du zum Leben brauchst. Weil du Jesus hast. Weil du Jesus hast. Amen. Und er ist der Versorger. Er ist der, von dem wir das Leben bekommen. Er ist der, und in ihm ist das Leben. In ihm ist das Leben. Und von ihm empfangen wir Gnade um Gnade. Von ihm empfangen wir Leben. Von ihm empfangen wir alles, was wir haben. Halleluja. Es heißt in Johannes, das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, ganz am Anfang, da heißt es, dass der Mensch empfängt nichts, es sei ihm denn von Gott gegeben. Amen. Ganz am Anfang, Johannes 1. Der Mensch empfängt nichts, es sei ihm denn von Gott gegeben. Das heißt, dass alles, was du hast, das Gute, was du in deinem Leben hast, da ist einer dafür verantwortlich und das ist Jesus. Amen. Komm, wir geben ihm mal die Ehre. Danke, Jesus. Halleluja. Er ist gekommen, damit wir ein Leben haben und damit wir ein Leben im Überfluss haben. Halleluja. Und ich habe, heute kam mir eine ganz interessante Stelle und die will ich einfach mal vorlesen. Und zwar in 1. Chronik 4, Vers 10. Und zwar ist es ein Teil von dem Geschlechtsregister. Kennt ihr das, wenn es da heißt, und der zeugte den und der zeugte den und so weiter. Auf jeden Fall, aber Vers 10 ist sehr interessant. Da heißt es, und Jabez, ich weiß nicht, wie es richtig ausspricht, aber Jabez, ja, war wahrscheinlich ein Spanier oder so, Jabez. rief zu dem Gott Israels und sprach: O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft und Gott... Oh, das will ich noch nicht sagen. Halleluja. Wenn man das so anfängt zu lesen, dann denkt man vielleicht, was für eine fleischliche Bitte hier jetzt. Und er rief: Oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir. Er fängt an und will mehr Güter haben oder ein größeres Land haben oder was auch immer er haben will. Er möchte, dass Gott sein Reich ausbreitet oder dass es größer wird oder irgendwie sowas. Er möchte auf jeden Fall, dass Gott ihn hier vergrößert. Oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest. Amen. Und es, wie gesagt, aber wir haben eine gute Vorlage von Astrid. Es ist in Jesus. Amen. Es ist von Gott. Halleluja. Er betet nämlich und er erwartet es von Gott. Und dann heißt es hier: Und dass deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und hier ist, was ich vorher noch nicht lesen wollte. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Halleluja. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Der bittet einfach und sagt, und ich finde es so cool, ich habe hier noch die Neues Leben-Übersetzung auf dem Handy vorher rausgeholt. Und wie gesagt, es ist ein Geschlechtsregister, danach geht's weiter. Und Kelub, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir, der ist der Vater Eschtons und so weiter und so weiter. Und das ist so cool, in der Neues Leben-Übersetzung, da fängt es halt auch so an mit so, wer wen zeugt und sowas. Und dann heißt es, ein Mann namens Jabez aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sagte: Ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und dann kommt dieser Vers 10. Er war es, der zum Gott Israels betete. Halleluja. Möchtest du der sein in deinem Stammbaum oder in deinem Geschlechtsregister, über den geschrieben steht: Er war es, der vom Herrn erbittete und der Herr gab ihm seine Bitte. Halleluja. Bist das du? Herr, erweitere mein Gebiet. Herr, mach mich groß. Herr, mach's größer und stärker. Halleluja. Increase me, heißt es auf Englisch. Increase, also zunehmen, größer werden. Halleluja. Er war es, der zum Gott Israels betete. Und ich habe es vorher auch mal gegoogelt. Der Name Jabez taucht dreimal auf in der Bibel, und zwar hier in diesen paar Versen. Also mehr steht über den wahrscheinlich gar nicht geschrieben. Aber es ist so heftig, da hast du ein Geschlechtsregister, wo einfach nur steht, wer wen zeugte und so weiter. Und dann heißt es Jabez. Er war es, der zum Gott Israels betete. Halleluja, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue. Und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Halleluja, ich finde das so wunderbar. Und habe das selber auch immer wieder gebetet, weil ich finde es einfach stark, wie es da noch so um jedem religiösen Geist eins auszuwischen steht da. Und der Herr erfüllte ihm diese Bitte. Halleluja. Halleluja. Bist du nicht froh, dass wir einen lebendigen Gott haben, der sich um uns kümmert, der uns liebt und der uns ein Leben geben möchte? Ein Leben im Überfluss, ein Leben in Fülle. Halleluja. Ich habe letztens mit jemandem geredet und sie ist neu zu Glory Life gekommen und sowas. Und dann sagte sie, dass sie in der Vergangenheit in den Kirchen und Kreisen, wo sie halt war, da ging es eher darum, da hat sie so einen Satz gesagt, dass, ja, Gott hat zwei Wege für dich und wähle den schlechteren. Also so war die Theologie bei denen eben. Dass Gott hat zwei Wege für dich, wähle den schlechteren. Aber ich habe gemerkt, ihr lebt mehr so aus der Fülle Gottes. Und ich so, yes, das ist ein guter Ausdruck, das ist eine gute Beschreibung. Wir leben aus der Fülle Gottes. Amen. Wir haben die Fülle Gottes. Und Jesus hat für nichts weniger bezahlt. Er hat für alles bezahlt, damit wir dieses Leben haben können. Ein Leben im Überfluss, ein gutes Leben, ein erfolgreiches Leben. Halleluja. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. So fleischlich sich das auch anhört. Halleluja. Und dann habe ich noch eine andere Stelle. Noch so ein Kandidat, der mir dann gekommen ist. Und zwar in 1. Mose 32. Ja, 1. Mose 32, Vers 25. Und zwar geht es da um Jakob. Amen. Wie der auch bekommen hat, was er wollte. Halleluja. Weil das ist unser Gott, der liebt uns. Amen. da heißt es in 1. Mose 32, Vers 25, Jakob aber blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Kerl hat immer noch nicht losgelassen. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Halleluja. Es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Und da hat es angefangen. Amen. Israel kennt man bis heute. Da hat es angefangen. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Halleluja. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er beantwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Halleluja. Gott segnete ihn dort. Gott erfüllte ihm diese Bitte. Halleluja. Er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Halleluja. Und das sollte unsere Einstellung sein. Das ist was auch Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir voller Glauben und Zuversicht und voller Hoffnung zu ihm kommen und von ihm erwarten, von ihm empfangen. Amen. Er möchte gar nicht, dass wir es aus eigener Kraft machen. Wir haben es auch vorher gehört. Er möchte gar nicht, dass du dein Geschäft aus eigener Kraft irgendwie stemmen musst. Halleluja. Gott weiß doch, dass wir Menschen sind. Dafür wurde er Mensch, damit er erfährt, wie das ist. Halleluja. Und Jesus hat es durchgemacht. Er wurde versucht in allem. Er ist uns Menschen gleich geworden. Halleluja. Und jetzt weiß er, wie es ist. Und er hat gesagt, das schaffen die gar nicht alleine. Komm, wir helfen ihnen. Halleluja. Amen. Und wir strecken uns aus und erwarten von ihm und beten und sagen, Herr, dies und jenes und was auch immer. Halleluja. Und der Herr erfüllt uns unsere Bitte. Halleluja. Alles, was du dazu wissen oder machen musst, um nicht irgendwo abzuschweifen oder abzuweifen, ist, habe deine Lust am Herrn. Amen. Habe deine Lust am Herrn. Jesus ist natürlich an erster Stelle. Er ist unser Gott. Er ist der, von dem wir empfangen. Aber wenn wir unsere Lust am Herrn haben, das sind bei jedem heute 5 Minuten nur. Aber wenn wir unsere Lust am Herrn haben, so wird er dir geben, was das Herz begehrt. Amen. Halleluja. Gott ist so gut. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und es hört sich, wie gesagt, ich sag's die ganze Zeit extra so, dass es sich irgendwie fleischlich oder komisch anhört. Aber in Malachi 2, Vers 5, das kannst du dann später nachlesen, da heißt es, und sein Bund mit ihm, also mit Levi, war Leben und Frieden. Halleluja. Damit er Gott fürchte. Amen. Also wenn du gesegnet bist, wenn du das Leben hast, wenn du ein Leben in Fülle hast, dann kannst du genauso in der Gottesfurcht wandeln, dann kannst du genauso zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Amen. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Halleluja. Amen. Das ist wunderbar. Halleluja. Amen. Ja, ich glaube, wir dürfen von Gott wirklich alles erwarten. Ja, egal wo du gerade stehst, egal wie es dir gerade geht, erwarte von ihm alles und geh von dem Platz nicht weg. Ja, als ich Gott gefragt habe, über was soll ich denn predigen, dann sagte er 2 Worte zu mir. Steh auf. Da dachte ich, naja, das hört sich, ist so ein Appell, ist so eine Aufforderung, gefällt mir gar nicht, ja. Aber Gott gefällt es, weil wenn er zu dir sagt, steh auf, dann hat er was Gutes mit dir im Sinn, ja? Dann kommt was Gutes raus für dein Leben. Und wenn er sagt, steh auf, dann geht es ihm vor allem um deine Herzenshaltung, ja? Dass du von deinem Herz aufstehst, ja? Dass du dich ihm wieder zuwendest, ja? Vielleicht bist du groß beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, ja, vielleicht auch mit Corona schon wieder, was ist denn da jetzt schon wieder los? Und bist gar nicht mehr, schaust gar nicht mehr, was Gott dazu sagt, ja, was Gott für dein Leben hat, ja, was er dir geben möchte. Und ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht, ja, wo Jesus zu Menschen sagt, steh auf, ja, und das Interessante war, es waren immer Gelähmte, ja, Wie wenn Jesus nicht wissen würde, weißt du denn nicht, dass ein Gelähmter nicht laufen kann, dass der auch nicht aufstehen kann, aber du sagst zu ihm, steh auf, ja? Und warum macht Jesus das? Jesus macht es, weil ihm alles möglich ist, ja? Weil ihm keine Schranken gesetzt ist, ja? Er sagt es auch zum Toten, steh auf. Auch da ist ihm keine Schranken gesetzt. Er hat ganz andere Möglichkeiten, ja? Und vielleicht möchte er das gerade jetzt zu dir sagen, in deiner Situation. Steh auf in meine Möglichkeiten. Ich will dir mit Kraft und Power begegnen, ja? Nichts kann mich einschränken, absolut nichts, ja? Ich weiß alles über dich, was du tust, ja? Wir denken manchmal, dass Gott uns im stillen Kämmerle gar nicht sieht, ja, dass er das gar nicht wahrnimmt, was wir so tun. Aber er kriegt alles mit, er weiß alles, auch das, was du wieder vergessen hast. Ja? Ich habe vor einiger Zeit meinen Schlüssel verloren und ich wusste, gerade war er noch da und dann war er weg. Ich habe das ganze Haus abgesucht, der Schlüssel war nicht da. Und dann habe ich zu Gott gesagt, du weißt, wo der Schlüssel ist. Ich brauche jetzt deine Leitung, ja? Und jetzt gehe ich mit dir nochmal durchs Haus durch, ja? Und du zeigst mir, wo er ist. Und das war dann wie so das Heiß-Kalt-Spiel, wo ihr vielleicht kennt als Kinder, wo man so das macht, ja? Und ich bin dann so durch das Haus gelaufen und spürte, nee, da ist es nicht, da ist es nicht, da ist es nicht. Bin dann im Keller angekommen, ja, dann sage ich noch zu Gott, naja, wo soll denn der hier im Keller liegen? Und sehe neben mir die Gefriertruhe und dann sagt Gott, da ist er drin. Er hat es genau gewusst, wo der Schlüssel abgeblieben ist. Ja? Ich wusste es nicht mehr, ich mache auf und da lag der Schlüssel. Ich hätte nie im Leben mehr da nachgeschaut. Ja? Ja, Gott weiß alles, was wir tun. Ja? Und er möchte einfach, dass wir uns ihm zuwenden, ja, bei allem, uns helfen lassen von ihm. Ja, vielleicht gibt es auch Dinge in deinem Leben, wo du nicht wegkommst von, ja. Also die Medien sind ja voll mit Reizen, ja, vielleicht auch Filme, ja, die dich so fesseln, ja, wo du eine Serie anguckst und immer wieder das Nächste angucken musst, ja, und es nimmt Raum ein in deinem Leben, ja, und es nimmt die Realität von Gott, tut's auf die Seite stellen, ja. Und Gott möchte aber, so wie es der Andreas vorher sagt, an erster Stelle stehen, ja, weil er dir alles gibt, was du eben brauchst, ja. Wenn er zu einem Gelähmten sagen kann, steh auf, dann kann er auch zu deiner Situation sagen, ich habe alles, was du jetzt brauchst, ja. Also du brauchst dich um nichts Gedanken machen, ja. Du kannst mit mir wirklich alles haben, ja. Auch das, was du denkst, das brauchst du gar nicht. Ja? Vielleicht sind es wirklich andere Dinge, die du wirklich brauchst. Ja? Weil manchmal ist es ja in der Welt draußen so, man hascht nach dem einen, dann hat man das und dann sucht man schon wieder das Nächste. Ja? Das geht immer weiter und immer weiter. Ja? Und du bist so gehetzt. Ja? Aber Gott sagt, nein, ich gebe dir alle Zufriedenheit, die du brauchst. Ja? Ich habe alles für dich. Und hier in meinem Wort habe ich es gesagt für dich. Ja? Schau doch mal in mein Wort rein. Nimm doch mal ein Wort raus und das nimmst mal den ganzen Tag mit, ja? Was ich dir heute an diesem Tag mit diesem Wort sagen möchte. Und dann tut deine Perspektive sich verändern, ja? Weil das ist das, was Jesus letztendlich zu dem Lähmenden gesagt hat, ja? Deine Perspektive muss sich ändern. Du willst gesund sein, da musst du eine andere Perspektive einnehmen, ja? Wenn du liegst, dann ist für dich oben da, wo dein Kopf ist, ja? Das habe ich mal gelernt als Krankenschwester. Die Patienten im Bett, die denken, da, wo der Kopf ist, also im Kopfteil, da ist oben. Also nicht mehr die Decke ist oben, sondern da, wo der Kopf ist, ja? Und du hast einfach eine komplett andere Perspektive, ja? Und Gott wollte einfach, dass sie aufstehen, eine andere Position einnehmen und auf ihn schauen, ja, was ihm möglich ist. Ja. Manche drumherum hat es vielleicht geärgert, ja, die Schriftgelehrten, ja, wie kann Gott das machen, ja, oder wie kann Jesus das machen, ja. Er hat sogar zu dem Gelähmten dann gesagt, ja, deine Sünden sind dir vergeben, ja, und Jesus sagt dann zu ihnen, ja, was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder ist es leichter zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh zu einem Gelähmten, ne? Ja. Also ich finde es so cool, wie Jesus das manchmal gemacht hat, ja, weil er hat nicht nur den Gelähmten abgeholt, er hat auch die drumherum abgeholt, da wo sie gerade standen, wo sie mit was nicht klar kamen, ja. Und deswegen steh einfach auf, ja, lass mal das, was dich so beschäftigt, mal wirklich liegen, ja. Nimm mal eine andere Position ein, ja, damit Gott auch mit seiner Kraft und seiner Möglichkeit bei dir ankommen kann. Vielleicht sagt er dir schon lange was, ja, aber du hörst ihm gar nicht zu, weil du ja so beschäftigt bist, ja. Und wir steuern ja jetzt auch nicht nur auf Corona irgendwas zu, sondern auf Weihnachten, ja. Und wir wollen ja voll Erwartung sein, ja. Auf das, was Gott gemacht hat, ja, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Ja. Die Krippe liegt nicht leer da. Ja. Da ist Jesus, hat sich da reingelegt für uns. Ja. Und da wollen wir doch voll Erwartung sein. Ja. Und deswegen steh mal aus deinem Alltag, ja, und lass dich wirklich von Gott mitreißen. Amen. Gut, was wir alles hier hören dürfen. Lauter Gebrauchsanweisungen für den Alltag. So gut, weil Gott gut ist und uns liebt. Und das Wochenende, ja, das Wochenende. Mega stark. Und was mich beschäftigt, weißt du, der Martin am Sonntag, der Jungspund, so stark, weißt du, ich bin begeistert, echt begeistert. Und ja, und dann hat er gesagt, Jesus hat uns gewarnt vor Verfolgungen. Es hat mich berührt, oder wie soll ich sagen, es hat mich schnell ergriffen. Und Gott hat mich erinnert an das Bild im selben Moment, das ich im Februar hatte. Es war morgens im Bad, ich habe es euch damals erzählt, wo Gott gesagt hat zu mir, hör auf, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Und er hat gesagt, wir sollen jetzt Schach spielen. Und es hat bedeutet, dass wir auf das Schachbrett Gottes kommen sollen. Und es ist mir jetzt so deutlich geworden in dieser Zwischenzeit, was alles so passiert, was man sieht, wie alles offenbar wird. Wir sind echt in der Zeit, wo der geistige Kampf so richtig aufblüht. Die zwei Königreiche, schwarz und weiß. Weißt du, wie es wirklich abgeht, schwarz und weiß. Und wie gut, dass wir wissen, wir sind auf der weißen Seite. Weil damals hatte ich weiß, zieht und gewinnt. Weißt du, und der weiße König ist Jesus Christus und er hat den Sieg für uns errungen und deswegen können wir ruhig sein und in diesem Kampf, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, indem wir all das, was wir hier hören, Stoff wechseln und in die Tat umsetzen. Denn die Tage sind wirklich böse. Gell? Steht geschrieben irgendwo, es wird sein wie zu Zeiten Noahs, gell? Sodom und Gomorra. Und wir sehen das einfach. Das Schwarze, der kommt dabei, sieht so aus, als würde der gewinnen, als würde der die Oberhand bekommen. Sieht so aus, diese Scheinwelt. Ja? sieht so aus. Aber wir stehen auf der Wahrheit und wissen ganz genau, wer zieht und gewinnt, weil der Sieg ja schon da ist. Er ist ja schon da. Er hat es ja schon gemacht für uns. Und so steht in Epheser 5, Vers 15, achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus der Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Achtet sorgfältig darauf. Weißt du, darauf sollen wir sorgfältig achten, wie wir unser Leben führen. Und es gibt für uns einfach nur diesen einen Weg weit darüber hinaus, und es ist die Liebe. Weißt du, alles, was wir brauchen, ist Jesus. Und ich sage, ja, Jesus ist die Liebe, und alles, was wir brauchen, ist Liebe. All you need is love. Und ohne diese Liebe können wir nicht bestehen in der zukünftigen Welt, was auf uns zukommt. Ohne diese Liebe gehen wir unter. Weil es wird so sein, dass, weißt du, wir passen nicht mehr dazu. Wir passen nicht mehr dazu. Wir können da nicht mitmachen mit dem ganzen Zeug. Können wir nicht mitmachen. Also ecken wir an, also kommt Widerstand, und da brauchen wir die Liebe. Ganz dringend die Liebe. Und dann sind wir furchtlos und treu. Weißt du, wir, nicht der VfB. Furchtlos und treu. Furchtlos und treu. Ja, Jesus sagt, lasst euch durch nichts erschrecken. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich, vertraut auf die Liebe, sagt uns Jesus. Weißt du, er sagt nicht nur, Verfolgungen kommen, sondern er sagt, vertrau mir, ja. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, seine Gnade ist da. Wir können ständig zum Thron der Gnade gehen und holen, was wir benötigen. Es ist so gut, diesen Weg der Liebe zu wählen und auf diesem Weg zu bleiben. Wir sind nicht dumm und lassen uns vom Bösen überwinden. Wir sind weise und vertrauen auf Gott. Wir vertrauen und überwinden das Böse mit der Liebe. Wir überwinden das Böse mit Gutem. Weißt du, wir kennen den Willen Gottes, ja? Das ist einfach Liebe. Wir kennen den Willen. Weißt du, und sein Wort ist, das Wort der Bibel, das ist ein Liebesbuch. Und wenn du es aufschlägst, auf jeder Seite kommt dir diese Liebe entgegen. Auf jeder Seite schreit es mich an. Wenn Gott drin steht, dann weiß ich, es ist Liebe. Wenn Jesus drin steht, dann weiß ich, es ist Liebe. Weißt du, und wir sind wie er. Und die Liebe ist in unser Herz ausgepflanzt. Und wir nehmen das Wort. Weißt du, wir nehmen das Wort. weise sein, nicht dumm, weise sein. Und es ist weise. Ah, wenn wir uns täglich boostern mit dem Wort Gottes, weißt du, wenn wir uns boostern mit dem Wort Gottes, weißt du, und dann kommt nämlich nicht der Impfdurchbruch, dann kommt nämlich der Durchbruch des Reiches Gottes hier auf dieser Erde. Also wenn es um Boostern geht, dann ist das Wort Gottes dran, dann ist die Liebe dran und der Durchbruch ist garantiert. In Jesu Namen. Amen. Wow. So schaut's aus. Jetzt weißt du es, wie du dich boostern musst. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr Lieben, zum Schluss ein Wort von mir. Also nicht von mir eigentlich, es ist von Gott. Es kommt aus der Bibel. Da heißt es, Johannes 15,9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Amen. Das heißt, Jesus sagt, der Vater hat mich geliebt. Und so wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich wiederum euch geliebt. Und ich habe diese Liebe in euch hineingegeben, so dass ihr jetzt in dieser Liebe seid und alles, was es braucht, ist, dass ihr in dieser Liebe bleibt. Amen. Weil 1. Johannes 4, Vers 6 ist es, glaube ich, heißt es, Gott ist Liebe, beziehungsweise 1. Johannes 4, 16, glaube ich, heißt es, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Amen. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und jetzt pass auf, jetzt nehmen wir es nochmal einen Schritt weiter. Wenn du in der Liebe bleibst, dann bleibst du in Gott und Gott bleibt in dir. Und wenn du in Gott bleibst, dann habe ich dir noch ein Wort heute Abend. Dann gilt nämlich 2. Korinther 1, Vers 20 für dich. Wer weiß, was da steht? Du nicht. Okay. Ich wollte eigentlich wissen, wer weiß, was da steht. Aber pass auf, ich glaube, ich habe die falsche Bibelstelle, kann das sein? Was hätte ich gesagt? Doch, nee, stimmt. 2. Korinther 1, Vers 20, richtig. Genau, denn da heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Wie von euch wissen, dass die Bibel voller Verheißungen ist? So viele Verheißungen gibt es in der Bibel, tausende Verheißungen, die in der Bibel sind. So viele Verheißungen Gottes es gibt, sagt er, in ihm. Das heißt, wenn du in ihm bleibst, wenn du in der Liebe bleibst, bleibst du in ihm. Und wenn du in ihm bleibst, dann sind in ihm alle Verheißungen, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Was sind sie dann? Ja. Und deshalb auch durch ihn, Amen, Gott zur Ehre durch uns. Amen. Das heißt, in deinem Leben ist jede Verheißung, die hier in der Bibel steht, ja und Amen, wenn du in Gott bleibst. Außerhalb von Gott sind diese Verheißungen nicht wirksam. Aber in Gott, in der Liebe, sind alle seine Verheißungen ja und Amen. Und Amen heißt, so ist es. Das heißt, egal welche Verheißung du nimmst, und wir haben heute ein paar gehört, ich glaube, die Astrid hat zitiert Philipper 4, Vers 19. Er wird uns all unseren Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Halleluja. Ist das eine gute Verheißung? Ich meine, wie von euch wollen, dass all ihren Bedürfnissen begegnet ist? Oh, Glory, Halleluja. Du hast vorher gehört, du darfst unreligiös gierig sein und darfst einfach sagen wie Jabez, jawohl, ich nehme das. Halleluja. Entscheidend dabei ist, dass in ihm für dich diese Verheißung 100% Ja und Amen ist. Das heißt, in ihm kannst du einen Haken drunter machen. Wenn du in ihm bist, in der Liebe bist, dann ist das 100% für dich schwarz auf weiß verbürgt, garantiert. Es ist so, dein Gott wird all deinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ganz egal, in welchen Umständen du dich befinden magst, ganz egal, wie die Situation um dich herum sein mag, ganz egal, wie es auf deinem Konto aussehen mag, ganz egal, wie es in deinem Verstand aussehen mag, ganz egal, wie es irgendwo in deiner Firma aussehen mag, ganz egal, er wird allen deinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, weil du in ihm bist und in ihm kannst du sagen, jawohl, es gehört mir. Amen. Halleluja. Oder wenn das Wort Gottes sagt, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Matthäus 8, 17. In ihm, in seiner Liebe. Deswegen sagt er, bleibt in meiner Liebe. Amen. Bleibt, was, das ist das Wichtigste. Manchmal machen Christen den Fehler, dass sie sich nur darauf konzentrieren, einfach ständig irgendwelche Verheißungen in Anspruch zu nehmen, zu proklamieren, ich proklamiere diese Verheißung, ich proklamiere jene Verheißung. Und das ist gut, das zu proklamieren. Aber noch wichtiger, was noch wichtiger ist, worauf du dich konzentrieren solltest, ist, in ihm zu bleiben. Amen. In seiner Liebe zu bleiben, in dieser Liebesbeziehung zu ihm, in dieser Gemeinschaft mit ihm, in dieser Einheit mit ihm, in seiner Liebe bleiben. Weil in seiner Liebe kannst du jede Verheißung für dich in Anspruch nehmen und sagen, jawohl, ja und Haken drunter. Amen. Halleluja. Also, er selbst nahm meine körperlichen Schwachheiten weg und trug meine Krankheiten fort in ihm. Haken drunter. Mein Gott wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In ihm Haken drunter. Egal wie herausfordernd deine Situation vielleicht aussehen mag momentan, er führt dich in ihm alle Zeit im Triumphzug einher in Christus Jesus. Dank sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug einherführt in Christus Jesus. Alle Zeit. In ihm, ja und Amen. Bist du in ihm? Also bist du im Triumphzug. So einfach. Ja, aber ich fühle mich momentan nicht nach Triumphzug. Bist du in ihm? Also Triumphzug, Haken drunter. Ist meins. Gehört mir. Und so weiter. Weißt du, gehst immer weiter. Stärke in Zeiten von Schwäche. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Du magst dich schwach fühlen, du magst schwach aussehen, Leute mögen dich für schwach halten, Leute mögen dich so oder so beurteilen, aber in ihm kannst du alles. Also bleib einfach in ihm. Amen. Und dann kannst du es nehmen. Ja? In ihm, weißt du, der Feind kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben, richtig? Hast du das schon mal erlebt, dass er das versucht? Er kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Aber in ihm, was ist es? Haben wir Leben und wir haben es im Überfluss. Also, Leben im Überfluss, Haken drunter. Du gehst durch Tal des Todesschattens, in ihm, Leben im Überfluss, Haken drunter. Ja und? Amen. Halleluja. In ihm, noch was, das ist auch noch ganz wichtig, das ist auch noch immer wieder wichtig. In ihm, du hast gesündigt vielleicht, du hast einen Fehler gemacht. Du bist irgendwo falsch abgebogen zwischendurch, aber du hast es erkannt und du hast Buße getan. Du bist umgekehrt, hast um Vergebung gebeten. Was gilt dann? In ihm gibt es, was? Keine Verdammnis mehr. Amen. In Christus Jesus gibt es keine Verdammnis. Bleib in ihm, in seiner Liebe und Gerechtigkeit gehört dir. Amen. Deswegen alles, worauf es ankommt, ist in ihm zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben. Jetzt sagst du, ja, aber das ist so schwierig. Okay, das Gute ist, Jesus hat gesagt, ich habe euch nicht als Waisen zurückgelassen. Amen. Du musst es nicht aus dir selber bewerkstelligen. Du kannst es auch nicht aus dir selber bewerkstelligen, ehrlich gesagt. Aber Jesus hat dir einen Beistand gegeben. Er sagt, ich sende euch den Beistand und das ist der Heilige Geist. Und das hat er gemacht, weil er nämlich sich zu seinem, oder weil er zu seinem Wort steht. Er hat gesagt zu seinen Jüngern damals, ich lasse euch nicht als Waisen, ich werde zwar gehen, aber keine Sorge, ich lasse euch nicht als Waisen. Klar, es hat ein paar Tage gedauert, insgesamt 50 Tage, nachdem er gestorben war, bis der Heilige Geist kam, aber er hat sein Wort gehalten und seither ist der Heilige Geist da. Das heißt, der Heilige Geist hilft dir, in ihm zu bleiben. Wenn du also sagst, ja, wie bleibe ich in ihm? Dann beginnt alles damit, dass du einfach sagst, Heiliger Geist, hilf mir, in ihm zu bleiben. Hilf mir, in seiner Liebe zu bleiben. Amen. Und dann führt und leitet dich der Heilige Geist. Zum Beispiel zeigt er dir vielleicht, wo ist der Vers, Matthäus 11, 23, glaube ich, wo es so ungefähr da die Ecke, wo Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist leicht und meine Last ist sanft. Was heißt es? Das heißt, weißt du, was will dich rausbringen aus der Liebe? Was will dich rausbringen aus Jesus? Ärger zum Beispiel. Ärger oder Angst. Das sind eigentlich die zwei Hauptdinge. Ärger und Angst. Ja? Ärger über irgendjemand. Ärger über irgendetwas, will dich rausbringen. Was sagt Jesus? Lern von mir. Wie bin ich? Ich bin ständig ärgerlich und voller Unfrieden. Nein, er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn ihr von mir lernt, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ihr werdet nämlich in der Liebe bleiben. Der Ärger wird nicht euch auf die Dauer beherrschen können. Vielleicht kommt er mal hoch. Ja, das heißt ja auch Epheserbrief, sagte Paulus, zürnt und sündigt dabei nicht. Ja, das heißt, er sagt nicht, dass wir nicht zornig sein sollen, sondern das Gefühl darf kommen, aber wir sollen dabei nicht sündigen. Also, ja, sagst du, was ist das? Ja, ganz einfach. Der Zorn ist hier drin, aber er kommt nicht hier raus. In dem Moment, wo er hier rauskommt, wird es Sünde. Verstehst du? Und wie geht das? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Du gibst ihm den Raum, ja? Du lernst von ihm, du nimmst sein Joch auf und sagst, okay, Herr, du hast all diese gewaltige Schuld der Welt am Kreuz getragen, dann werde ich mich jetzt nicht ärgern müssen, nur weil ich mit einem kleinen Teil dieser Schuld und Sünde hier auf der Erde konfrontiert bin. Weil was ärgert dich? Meistens ist es irgendwie, jemand verhält sich falsch, also ärgerst du dich. Ja, was ist das? Das ist ein Teil der Sünde der Welt. Aber Jesus hat die Sünde getragen, er hat sie alle auf sich genommen. Also gibt es keinen Grund mehr für dich, dich drüber zu ärgern. Sondern du kannst dich unter ihn demütigen und sagen, okay, Herr, wenn du das alles getragen hast, dann kann ich im Frieden bleiben. Amen. Dann kann ich dir vertrauen, dass du für mich sorgst. Oder wenn Angst kommt, das ist das andere, Ärger und Angst. Ja, wenn Angst kommt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig heißt, okay, ich lass los. Verstehst du? Sanftmütig heißt, ich lass los. Angst hast du ja immer nur, wenn du wahnsinnig unbedingt gerne irgendwas willst um jeden Preis und Angst hast, dass du es nicht bekommst. Dann hast du ja Angst. Oder Angst hast, dass du es verlierst. Dann hast du Angst, weil dir was so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Aber wenn du von ihm lernst, er ist sanftmütig und von Herzen demütig, er hat mit 30 oder mit 33 Jahren, ganz genau wissen wir es nicht, wie alt er war, aber auf jeden Fall in ganz jungen Jahren hat er sein Leben losgelassen, er hat sein Leben hingegeben. Es wurde mir jetzt so bewusst, weißt du, das ist alles ja kein Zufall im Leben von Jesus, dass er mit 30 oder 33 sein Leben hingegeben hat, das musste auch so sein, weil das Opfer wäre auch nicht das gleiche gewesen, wenn er mit 70 erst sein Leben gegeben hätte. Oder hätte jeder gesagt, naja gut, er hatte ja eh den größten Teil seines Lebens hinter ihm. Ich meine, damals sowieso, damals wäre er schon 55 viel zu alt gewesen. Da war er mal schon Greis damals mit 55. Also ich war so kurz vor der Greisengrenze damals. Ja, das war damals so. Da war also so ab Anfang 50, da wurde es ja schon kritisch. Da war man sich nicht mehr sicher, ob man das nächste Jahr noch erlebt. So, also Jesus musste so früh sterben, um einfach deutlich zu machen, er hat wirklich sein Leben nicht geliebt bis zum Tod. Er hat es losgelassen, er hat es hingegeben, alles, was ihm hätte wichtig sein können, alles, was ihm hätte Power geben können, alles, was ihn hätte irgendwie motivieren können, alles hat er hingegeben. Warum? Weil er sanftmütig war und von Herzen demütig. Weil er es dem Vater abgegeben hat, weil er gesagt hat, Herr, dein Wille, Vater, dein Wille geschehe. Amen. Und genau so. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und die Konsequenz wird eben nicht die sein, dass dann ein schweres Joch auf dir liegt. Sondern was wird die Konsequenz sein? Was sagt Jesus? Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und was wiederum heißt das? Ihr werdet in ihm bleiben. Ihr werdet in ihm sein. Ihr werdet in seiner Liebe bleiben. Und gerade in dem Moment, wo er in seiner Liebe bleibt, sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird bitten, was er will und es wird ihm werden. Das ist nur ein paar Verse weiter vorne in Johannes 15, sagt er das. Der wird bitten, was er will und es wird ihm werden. Alle seine Verheißungen sind Ja und Amen für denjenigen, der in ihm bleibt. Halleluja. Also bitten wir doch einfach den Heiligen Geist, dass er uns hilft zum Schluss. Dass er uns immer wieder hilft. Also das musst du immer wieder bitten, dass er uns hilft, in ihm zu bleiben. Dass er uns hilft, von Jesus zu lernen. Dass er uns hilft, von seinem Charakter, von seinem Wesen zu lernen, sein Wesen, seinen Charakter in uns aufzunehmen, so in seiner Liebe zu bleiben. Und indem wir in seiner Liebe bleiben, bleiben wir in ihm. Und dann können wir bitten, was wir wollen. Wir können jede Verheißung der Bibel für uns in Anspruch nehmen, ob es jetzt die von Jabez ist oder ob es die von Jakob ist oder was auch immer. Wir können sagen, Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und es wird uns werden. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Komm, lass uns aufstehen zum Schluss. Lass uns beten. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, herrliches Wort. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so unendlich liebst, dass du tatsächlich möchtest, dass wir dieses Leben siegreich und erfolgreich in deinen Augen und für dein Reich leben, Herr. Und du hast uns gesagt, Herr, bleibt in mir. Und wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch werden. Und so sagen wir Heiliger Geist heute Abend. Sag mal, Heiliger Geist, hilf mir, in Jesus zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben. Egal in welcher Situation, wenn Ärger kommen will, hilf mir, von dir zu lernen. Du bist sanftmütig, von Herzen demütig. Und du gibst mir Ruhe für meine Seele. Hilf mir, Heiliger Geist, in der Liebe zu bleiben. Wenn Angst kommen will, Verlustangst oder Angst zu kurz zu kommen oder Angst, irgendwas nicht zu schaffen oder irgendwas nicht zu erreichen, hilf mir, in dir zu bleiben, Jesus. Von dir zu lernen. Sanftmut, Demut, Geduld und damit Frieden. Hilf mir, Heiliger Geist, in dir zu bleiben. In Jesus zu bleiben. In der Liebe zu bleiben. Und in der Liebe und in Jesus, Vater im Himmel, bitte ich dich, was ich will. Ich nehme Autorität. Ich ergreife die Verheißungen. Und was immer ich ergreife und was immer ich will, in dir ist es Ja und Amen. Gemäß deinem Wort, gemäß den Verheißungen deines Wortes. Alle deine Verheißungen sind in dir Ja und Amen. Ich nehme sie für mich in Anspruch. Ich stelle mich drauf. Sie gehören mir. Und ich lasse sie nicht mehr los. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Alle deine Verheißungen sind für mich Ja und Amen. Ich nehme sie in Anspruch, wann immer ich sie brauche. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Seid ihr da dabei? Wir bleiben in ihm. Und was immer wir aus dem Wort Gottes von seinen Verheißungen brauchen, nehmen wir für uns in Anspruch. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt geben wir noch, weil geben hat nämlich auch eine Verheißung. Halleluja. Lukas 6, 38 ist die Verheißung für geben. Das heißt nämlich da ganz einfach, ganz lapidar, wer gibt, dem wird gegeben werden. Und dann heißt es noch weiter, das heißt nämlich, es wird ihm nicht einfach nur wiedergegeben werden, sondern ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in seinen Schoß gegeben werden, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird wieder gemessen werden, wird euch wieder gemessen werden. Das heißt, wenn du entschieden bist, ein großzügiger Geber zu sein, wenn du großzügig gibst mit einem großen Maß, dann kannst du auch für dich in Anspruch nehmen, ein großzügiger Empfänger zu sein. Dann darfst du großzügig empfangen. Wie viele von euch wollen großzügig empfangen von Gott? Halleluja. Mit dem Maß, mit dem du misst, empfängst du wieder. Wenn du großzügig säst, wirst du großzügig empfangen. Wir müssen es lernen, auch großzügige Empfänger zu sein, wirkliche Erwartung zu haben an Gott, wirklich einen Anspruch zu stellen. Wenn wir Saatkörner säen, würde ich zu sagen, jawohl, der Herr hat es gesehen. Ich nehme für mich großzügige Ernte in Anspruch. Ich nehme für mich großzügige Ernte in Empfang. Halleluja. Heute Abend darfst du ihn fragen, was du säen sollst jetzt in diese Sammlung hinein. Wir haben hier vor Ort die Verpflichtungserklärungen unter den Stühlen und die Eimer, wo du in den Bar reingeben kannst. Außerdem bitte deine Corona-Datenerfassungserklärung reintun. Und wir haben über online haben wir die Möglichkeit, über Livestream haben wir die Möglichkeit, dass du gibst per IBAN, per Überweisung oder per PayPal, sind die Möglichkeiten angezeigt. Oder aber über Kreditkarte auf unserer Homepage glorylife.net/geben. Halleluja. Frag ihn, was du geben sollst. Großzügige Geber dürfen großzügige Empfänger sein. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wiedergegeben. Das ist die Verheißung, die darfst du in Anspruch nehmen. Halleluja. Also, wir wollen großzügig empfangen von ihm in Jesu Namen. Tu das, was er dir zeigt. Wir geben dir einmal durch. Du tust es hinein und damit bist du dabei. Halleluja. Und während ihr es weitergebt, ein paar Zeugnisse auch. Nächste Woche haben wir ja wieder Glory Häuser nächsten Dienstag. Deswegen hier kurz ein paar Zeugnisse aus dem Glory House. Was so alles passiert in den Glory Häusern. Zum Beispiel ist hier ein Zeugnis aus dem Glory House. Bei einem krebskranken Mann ist auf der Haut nach Gebet im Glory House eine Wunde, die sehr lange offen war, verheilt. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Eine Glory House-Teilnehmerin bezeugte, dass sie vor dem Glory House massive Kopfschmerzen hatte. Nach dem Lobpreis und Gebet im Glory House hat der Schmerz sie vollkommen verlassen. Eine andere Frau hatte 40 Jahre lang Rückenschmerzen. Nach Gebet wurde sie vollkommen frei. Das ist alles das gleiche Glory House. Und ein schwerkranker Kater wurde durch Gebet im Glory House geheilt. Jetzt sitzt er die ganze Zeit vor dem Bildschirm während jeder Glory House-Sitzung und hört die gute Botschaft. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Und hier übrigens, da schreibt jemand, weil wir gerade die Sammlung segnen, schreibt jemand hier, schon länger wollte ich euch mitteilen, dass der Herr das Opfergeld vermehrt. Wir hören ja oft, Herr, vermehre es um 20, 50 oder 100-fach, doch glauben wir es auch wirklich? Als Alice da war, hatte ich einen Eindruck, mehr zu spenden als normalerweise sonst und hoffte doch schon, dass der Herr es ums 10-fache vermehrt. Doch der Herr vermehrt es ums 100-fache. Ehre und Dank dem Herrn dafür. Liebe Grüße. Das ist doch was, ha? Das ist ein Wort. 100-fach. Komm, nehmen wir 100-fach in Anspruch, okay? Ja, du hoffst vielleicht 10-fach, aber der Herr gibt 100-fach. In Jesu Namen, Herr. Großzügige Geber, großzügige Empfänger, Herr. 100-fache Ernte zurück in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, Gott ist gut. Amen. Jetzt hört ihr noch die Ansagen ganz kurz für die kommende Woche. Wo haben wir sie noch? Irgendwo waren sie doch. Ha? Wo? Ah, hier, genau. Okay, also, am Donnerstag haben wir wieder 19 Uhr Gebet für ein frisches Wirken in den Nationen, ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, Erweckung, Kraft, Herrlichkeit für unser aller Leben. Seid da mit dabei. Gebet ist wirklich das Benzin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann euch nur immer wieder da ermutigen, einfach im Gebet dran zu bleiben, auch im 24-Stunden-Gebet. Einfach nehmt eure Stunden wahr, betet, steht ein, setzt das Wirken Gottes frei. Umso stärker wird's. Und es ist tatsächlich so, es nimmt zu. Ne? Ich habe gerade jetzt nach dem Wochenende, habe ich auch noch mal mit dem Steve gesprochen. Der Steve war ja 2 Jahre zuvor das letzte Mal bei uns gewesen. Das war unsere erste große Konferenz hier im neuen Zentrum, 2 Jahre vorher. Und habe ich gesagt, und was, beziehungsweise habe ich ihm im Interview gefragt, wir haben ein Interview mit ihm gemacht, das wird auch noch online gestellt. Genau, habe ich gesagt, ja, und was ist so von deinem Empfinden her der Unterschied jetzt in Bezug auf 2 Jahre vor? Und hat er gesagt, der Hunger und die Aufnahme hat nochmal zugenommen. Ja. Er hat gesagt, wenn es vor 2 Jahren so war, dass ich den Eindruck hatte von der Bühne aus, wenn er auf der Bühne sitzt im Lobpreis, es geht so 2 Drittel im Raum bis nach hinten durch, hatte ich diesmal, obwohl der Raum viel weiter nach hinten ging, ja, weil wir ja die Wand offen haben, hatte ich den Eindruck, dass es bis ganz nach hinten durchgeht. Halleluja. Preist den Herrn. Und das hängt mit dieser Zunahme zusammen. Und das wiederum hängt mit Gebet zusammen. Deswegen bleibt dran im Gebet. Donnerstag, wie gesagt, 19 Uhr hier im Zentrum, auch über Livestream. Seid mit dabei. Und dann geht die Schule los um 19.30 Uhr hier im Zentrum und auch über Livestream. Seid dabei. Und dann am Freitag haben wir 2 Sachen. Zum einen hier vor Ort haben wir um 19 Uhr Connected, der besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren. Und gleichzeitig haben wir in Augsburg, wenn du aus dem Augsburger Raum bis um 18.30 Uhr, einen Herrlichkeitsgottesdienst mit der Frau mit den schönen Schuhen. Halleluja. Nämlich mit Astrid Bauer. Halleluja. Preist den Herrn. In der Eberlestraße 27, dort in Augsburg. Wenn du aus der Gegend kommst, nimm dir vor, dabei zu sein. Und dann haben wir am Sonntag wieder um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Lad ein dazu, deine Freunde, Bekannte, Verwandte. Kindergottesdienst ist parallel. Und direkt im Anschluss an den Gottesdienst ist wieder ein Empfang für alle, die in den letzten Wochen und Monaten neu zu Glory Life dazugestoßen sind, im Kaffeebereich. Ja? Und außerdem ist eine Stunde nach dem Gottesdienst hier im Hauptsaal dann die nächste Glory Business Lounge für alle selbstständigen Geschäftsleute, Angestellten, alle, die es vom Herrn auf dem Herzen haben, hier in ihrem Business-Umfeld etwas zu bewirken und zu verändern. Ja, ich werde am Sonntag werde ich lernen, über die Stimme Gottes hören für wichtige Entscheidungen in deinem Business. Und da werden wir auch füreinander beten. Also, wenn du da dabei sein möchtest, am Sonntag, eine Stunde nach Gottesdienstende im Hauptsaal. Und dann haben wir am Montag wieder um 19.30 Uhr Kindermitarbeitertreffen, auch für alle Interessenten oben im Kinderraum. Seid mit dabei. Okay, also auch Schnupperer sind herzlich willkommen. Und dann, wie gesagt, nächsten Dienstag ab 19 Uhr sind wieder Gloryhäuser, Treffen in Privathäusern an verschiedenen Orten in der Region und darüber hinaus. Also kommt einfach dazu, genießt die wunderbare Gemeinschaft in einer herrlichkeitserfüllten Atmosphäre. Jeder ist herzlich willkommen. Gut, ansonsten haben alle wichtigen Termine im Infoblatt Aufbruch, November, Dezember am Welcome-Tisch, nein, am Welcome-Ständer oder Infoständer oder wie auch immer man es nennen will. Am Welcome-Tisch auch, ja, und im Infoständer, genau, überall. Überall findest du einen Aufbruch. Wo immer du hinkommst, ist der Aufbruch. Halleluja. Wo immer du hinkommst, ist Aufbruch. Halleluja. Amen. So einfach. Halleluja. Also sag zu deinem Nachbarn, wo immer du hinkommst, bricht neues Leben auf. Die Herrlichkeit Gottes geht mit dir. Die Kraft Gottes, seine Verheißungen werden Wirklichkeit. Wie im Himmel, so auf Erden. Menschen werden geheilt. Menschen werden befreit. Menschen werden bekehrt. Menschen werden neu geschaffen. Und die Welt wird verwandelt. Und das geschieht durch dich. Heute, morgen und die ganze Woche. Und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Du bist gesegnet. Komm ganz gut nach Hause, auch hier über Livestream. Ihr seid gesegnet. Bis Donnerstag. Da sehen wir uns wieder. Das wird auch wieder stark. Und heute Abend schlaf gut, träumt was Schönes. Halleluja. Und genießt die Präsenz der Engel in eurem Schlafzimmer. Amen. Halleluja.